Mein Name ist Ekrem. Mein Name ist Ekrem Özbalı. Ich bin auf dieser Station als Arzt tätig. Würde ich gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Alles in Ordnung für Sie? Guten Tag, Herr Doktor. Ehrlich gesagt geht es mir nicht so gut. Ja, Ich ich habe danke hier Ihnen. wirklich lange gewartet. Wie kommt es denn eigentlich, dass man so lange warten muss? Ja, ich verstehe Ihre Sorge, dass Sie so viel erwarten müssen, aber wir haben in der Notfall einen dringenden Notfall und deswegen müssen wir einen anderen Patienten Notfallpatient zuerst behandelt werden. Deswegen, das war so. Ich werde Ihnen sofort interessieren. Okay, na gut. Kann ich nicht so Bitte. gut erklären. Und wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Wie heißen Sie? Ich heiße Silvia Hammers. Silvia Hammer. Hammers. Hammers gibt es. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Natürlich, Herr Doktor. Ja, Silvia ist SILVIA. Okay. Und Hamas, HAMME, wie Emil, Ja. L und am Ende S. Hammes, vielen Dank. Hamas, ja. Frau Hammes, wie alt sind Sie? Ich bin 63 Jahre alt. 63. Wann genau sind Sie geboren? Herr Doktor, 24, am 24.12.1963. Nochmal bitte. Ich bin am 24.12. Ja, okay. ja, 63 geboren. Okay, vielen Dank. Wie groß sind Sie, Frau Hamas? Herr Doktor, 1,87 Meter. 4. Wie viel wiegen Sie, Frau Hommes? Etwa 89 Kilo, Herr Doktor. Frau Hommes, was tut sie zu uns heute? Ich habe seit 3 Tagen starke Kopfschmerzen, Herr Doktor. 3 Tage starke Kopfschmerzen haben Sie. Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Beidseitig im Schläfenbereich. Beide Seiten. Schlafenbereich. Okay. Frau Hamas, strahlende Schmerzen irgendwo hinaus? Nein, eigentlich nicht. Strahlen nicht die Schmerzen. Okay. Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Langsam. Langsam aufgetreten. Boah. 3 Tagen die Schmerzen langsam aufgetreten. Wie Ja, genau. bekommen Sie diese Schmerzen? Stechend, brennend, sehend, dumpf, Es klopfend? ist Ja, es ist klopfend und pulsierend oder pochend. Es fühlt sich wirklich so an, als würde jemand mit einem Hammer auf meinen Kopf schlagen, Herr Doktor. Wie eine Hammer, okay. Wie Hammer schlagen, okay, ich Ich verstehe. meine, klopfend hier. Ja, ich verstehe, dass Sie sehr, sehr starke Schmerzen haben im Moment. Wie beschreiben Sie, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 0 kein Schmerzen, 10 sehr, sehr starke Schmerzen bedeutet. Wie beschreiben Sie Ihre Schmerzen? Ja, morgens etwa bei 6, aber abends wird es schlimmer, ungefähr 8 von 10, Herr Doktor. 8 von 10. Und Abends, aber morgens 6. im Moment? Ja, vielleicht wir sind ja in diesem Moment kann ich da würde ich sagen 8, Entschuldigung, 6. Na, brauchen Sie ein Schmerzmittel oder? Ja, lieber Herr Doktor. Ja. Oder können Sie am Ende aushalten? Wie gesagt, bevorzuge ich lieber ein Schmerzmittel. Okay. Haben Sie eine Allergie gegen Ich bin einen allergisch gegen Penicillin, Herr Doktor. Penicillin-Allergie? Okay. Penicillin. Wie reagieren Sie auf Penicillin? Juckreiz und Rötung, Herr Doktor. Juckreiz und Rötung. Gibt es noch andere Allergie oder Unverträglichkeit? Gott sei Dank habe ich nicht. Gut, okay. Ich rufe sofort eine Schwester an und gebe ich Ihnen ein Schmerzmittel. Danke. Ja, können wir weiterführen? Ja, natürlich, bitte. Okay, und gibt es bestimmte Auflöser für die Schmerzen? Was meinen Sie? Also, Ja, nein, das bestimmte habe ich nicht Auflöser bemerkt, Herr zum Doktor. Beispiel, ja, haben Sie am Kopf verletzt oder? Nein, Gott, Ja, nein. nee, okay. Ich hatte nichts. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder? Ja, Sie sind dauerhaft da, Herr Doktor. Ja, dann Schmerzen. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder das Ja, diese? abends und besonders bei der Arbeit. Verschlimmert. Ja. Ja. Abends und bei der Arbeit. In Ruhe. Natürlich ist es besser als Besser. sonst. Es lindert sie. In Ruhe. Kann man so, ja, man kann so sagen. Aber Okay. nicht eine ganz Linderung, nur teilweise. Im Vergleich zur Arbeit, bin ich. Ist das erste Mal oder früher haben Sie ähnliche Beschwerden haben oder erlebt? Herr Doktor, ich kann sagen, nein, durch stark erst einmal, ja. Okay. Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt oder? Nein, Herr Doktor, aber früher habe ich auch, ich hatte früher immer wieder Kopfschmerzen. Die fühlten sich eher drückend an, ungefähr einmal im Monat. Aber diese Schmerzen ist anders. Haben Sie für einen meinen Sie eine chronische Kopfschmerzen? Ja, ich meine so, immer wieder habe ich einen Kopfschmerz, Kopfschmerzen einmal im Monat. Aber die Schmerzen, die Kopfschmerzen, die ich darunter leide, ich Zum ersten Mal und anders als die ich erwähnte. Ja, okay, ich verstehe. Ich habe das notiert. Haben Sie dagegen ein Medikament eingenommen, oder? Ja, ich nehme Ibuprofen Ibuprofen. 600 Milligramm. Ibuprofen 600 Milligramm. Aber das hat mir nicht geholfen. Nicht Mir geholfen. nicht geholfen, ja. Ja, Frau Hammers, wissen Sie schon, Ibuprofen 600 Milligramm ist ein Rezeptpflichtmedikament. Und nehmen Sie, haben Sie noch ein Rezept, oder? Nein, ehrlich gesagt, vom Rezept meines Mannes habe ich das gekriegt. Ja, das Medikament gehört Ihres Mannes. Ja. Okay. Ohne Ja, das mache Rezept, ich, Herr oder? Doktor. Ja, Das mache ich. Rezept. Danke für Ihre Aber Achtung. ja, bitte achten Sie darauf, ohne Rezept, ohne ärztliche Rat, nehmen Sie bitte kein Medikament. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Frau Hammers, haben Sie noch andere bestimmte Beschwerden, zum Beispiel Lähmungen, Hörstörung, Sehstörung, Schwindel? Herr Doktor, ich hatte auch ein anderes Problem. Es gibt schwarze Flecken vor den Augen. Sie haben vor Augen eine schwarze Flecken. Lücke. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit wann? Seit gestern, kann ich Ja, sagen, ja. seit Jetzt. gestern. Ja. Okay. Gibt es noch Hörstörung? Nein, Gott sei Dank. Aber das stört mich, diese schwarzen Flecken. Ist Ihnen schwindelig, oder? Nein, Herr Doktor. Nein. Okay. Haben Sie Fieber, Frau Hammers? Nein, Herr Doktor, ich habe nicht. Nachtschweiß, Ich habe. Kaltschweiß, schwarzer Ausbruch. Das habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Okay. Haben Sie schon einmal Bewusstsein verloren, oder? Oder Bewusstseinsveränderung? Bewusstseinsverlust habe ich nicht, aber ich fühle mich auch schwindelig, Herr Doktor. Ja, schwindelig. Seit Ja. wann? Seit gestern, oder? Ja, kann sagen, ja, seit gestern. Ist denn schwindelig? Okay. Ich habe das notiert. Und wie ist Und denn Herzklopfen habe ich seit gestern. schwindelig und Ja, nicht klopfen. manchmal Okay. Herzklopfen. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Beim Stuhlgang oder mit Stuhlgang habe ich kein Problem. Aber ich musste auf die Toilette häufiger als sonst In der letzten Zeit sind zu Wasser lassen, meine ich. ja, in der letzten Zeit müssen Sie als sonst häufig. Ja, häufiger als sonst. Und Okay. ich trinke viel Wasser, Herr Doktor. Ich habe ständig Durst. Nein. Etwa 3 Liter Wie Wasser am Tag trinke ich. viel trinken Sie pro Tag? Etwa 3 Liter Wasser, Entschuldigung. 3 Liter. Ja. Ist das immer so oder in der letzten Zeit? Ja, in der letzten Zeit, Herr Doktor. 3 Liter. Okay. Haben Sie eine Schwellung bemerkt bei Ihrem Körper, zum Beispiel Das habe Beine ich nicht oder bemerkt, Herr Doktor. ja? Okay. Gibt es eine Veränderung beim Urin? Farbveränderung oder Geruch? Das habe ich nicht bemerkt, aber häufig muss ich, häufiger als sonst, muss ich auf die Klo. Okay. Gibt es Blut im Urin oder Stuhlgang? Das habe ich nicht bemerkt. Okay. Frau Hammers, schlafen Sie gut? Ehrlich gesagt kann ich nicht gut schlafen wegen dieser Schmerzen und häufiger Toilette, Handtrag, kann ich nicht gut schlafen. Okay. Ich bin sehr müde, Herr Doktor. Ja, okay. Frau Hammers, leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankung, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Ja, noch Herr was, Doktor. zum Beispiel Migräne oder? Ja, außer diese Kopfschmerzen leide ich an Diabetes, Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Zuckerkrankung. Seit 8 Jahren leide ich an Zuckerkrankheit und seit 5 Jahren an Bluthochdruck. Ja. Aber letzte 3 Jahren nehme ich dagegen Medikamente ein. Letzte 3 Jahren nehmen Sie Medikamente Gegen Bluthochdruck, meine ich, ja. gegen Bluthochdruck. Ja. Okay. Und was nehmen Sie gegen Diabetes? Insulin, Nein. Schippe oder Medikamente? Ich nehme dagegen Metformin 500 Milligramm ein. Zweimal Metformin. pro Tag, ja. Metformin 500 zweimal. Ja, genau. Morgen und abends, oder? Ja. Im Frühstück und Ja. Abendessen. Nehmen Sie Halt. regelmäßig, oder? Natürlich muss ich regelmäßig, aber manchmal vergesse ich Ja. das einzunehmen, ja. Ja, ich verstehe. Und was noch? Ja, Arztmedikamente? gegen Bluthochdruck nehme ich Ramipril 5 Milligramm. Ramipril, 5 Ja, Milligramm. einmal. Und Einmal. Magnesium. Ja, Magnesium nehme ich regelmäßig einmal pro Tag. Und bei Bedarf nehme ich gegen diese Kopfschmerzen Ibuprofen 600 Milligramm ein. Ibuprofen 600, bei Bedarf, aber bei Bedarf. Ja, natürlich. Ich würde gerne wissen, Frau Hammers, warum nehmen Sie Magnesium? Gibt es noch einen Ärzteschefsrat oder Ja, meine Medizin? Hausarzt, mein Hausarzt hat empfohlen, weil Ja. ich Diabetes oder weil ich Zuckerkrankheit habe, er hat Okay, empfohlen, okay, okay. hat er empfohlen. Sehr gut, ich mache das gut. Frau Hamas, wurden Sie schon mal operiert oder? Ja, Herr Doktor, mir wurde vor etwa 10 Jahren die Gallenblase entfernt. Gallenblase entfernt. Das war komplikationlos, oder? Ja, es war eine Bauchspiegelung. Sie sind durch meinen Nabel gegangen. Ich habe kaum eine Narbe. Ja, okay, ich verstehe. Meinen Sie laparoskopische Ja, die Ärzte nennen Ausdrücke? so. Okay, sehr gut. Und gibt es noch andere Operationen, haben Sie? Nein, Herr Doktor. Okay, Ich hatte nur nur Gallenblase entfernen. Gallenblase. Okay. Und haben Sie noch gesagt, Sie haben eine Penicillinallergie und Frau Hammers, rauchen Sie? Nein, ich bin nicht Raucherin. Ich bin stolz darauf, dass ich nie geraucht habe. Ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, nur gelegentlich, Herr Doktor. 2 Gläser Prosecco oder Wein etwa alle 2 Wochen. Sehr cool. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das eine Routinefrage. Haben Sie einmal Drogen ausprobieren oder? Nein, Herr Doktor. Ich rauche kein sogar kein sogar keine Zigarette. Sehe ich so aus, dass ich Nein, nein, drogabhängig nein. Nein, bin? nein, nein, nein, bitte denken Sie so nicht, Frau Hammers. Das ist ein, wie gesagt, eine Routinefrage, weil manche Drogen mit bestimmten Medikamenten Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen haben können. Ja, deswegen frage ich. Ja, das Ach so, ist ja, eine Sie haben recht. routinemäßige Frage. Ich habe keinen Kontakt. Frau Hammers, leben Ihre Eltern noch? Herr Doktor, leider ist mein Vater an Staub, ja, an Pneumokoniosis verstorben. Sie sagen so, Pneumokoniosis, Staublunge, wissen Sie? Verstorben. Wegen Pneumokoniose. Staublunge, ja, Sie sagen Verstorben. Pneumokoniose. Währenddessen Staublunge. konnte ich das erfahren, deswegen so gesagt. Ja, warum ist er ja daran verstorben, Herr Doktor? War er ein Bergwerker, oder? Ja, er Ja, war Bergwerker. Seit deswegen, Frau Hammers. Ja, das ist eine chronische, entzündliche Lungenerkrankung. Ja, natürlich sehr, sehr gefährlich und ja, könnte sein. Es tut mir leid. Ja, das war für uns sehr traurig, ja. Beileid. Und Ihre Er war Mutter? sehr jung. Ihre Mutter? Ja, Gott sei Dank lebt meine Mutter noch, aber sie hat Kniegelenksarthrose. Knieprobleme, Arthrose ja, bei Knie. der Knie gelenkt. Okay. Ja. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe vier Schwestern. Eine davon ist gestorben, leider, Herr Doktor. Eine gestorben. Letztes Jahr, ja, letztes Jahr an einem Herzanfall gestorben. Es tut mir sehr leid, mein herzliches Beileid für Ihren Verlust. Ja, Gott sei Dank, den anderen gesund. Gott sei Dank, sehr gut. Und Frau Hammers, was machen Sie vom Beruflichen? Ich, Herr Doktor, ja, ich bin Betriebsbuchhalterin. Betriebsbuchhalter. Und verheiraten Sie? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet und wohne mit meinem Ehemann zusammen. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Töchter, Herr Doktor. Sie sind Gott sei Dank gesund. Okay, alles gut. Und Frau Hammers, Sie haben seit 8 Jahren Diabetes, Zuckerkrankheit und seit 5 Jahren arterielle Ja, genau. Hypertonie. Und was machen Sie für diese Krankheit? Nehmen Sie regelmäßig Ihre Medikamente ein? Zum Beispiel haben Sie schon gesagt, nehmen Sie regelmäßig Metformin 500 Milligramm, aber wann war das letzte Mal Blutzuckerkontrolle? Herr Doktor, leider habe ich seit mehreren Tagen keine Teststreifen. Ja. Ja, ich wollte das verschreiben lassen, aber weil meine Hausarztpraxis seit 2 Wochen geschlossen ist, konnte ich nicht das schaffen. Vor 15 Tagen war der Blutzucker aber erhöht. Ja. Wurde gemessen dann? Ja, vor 15 Tagen. habe ich das gemessen. Interessant. Ja, aber war es erhöht, Herr Doktor? Könnten Sie mir vielleicht ein Blutzuckermessgerät verschreiben Ja, oder natürlich, danke. diese Teststreifen geben Ja, mir? Könnten Sie natürlich mir kann ich geben? Ihnen einen Hochdruckmesser Nein, gösterebilirim. Blutzuckermesser, meine Blut. Entschuldigung, Blutzuckermessgerät. Blutzuckermessgerät oder ja, kann ich Ihnen verschreiben. Aber für die Blutzuckerstreif brauchen Sie keine Rezept. Ohne Rezept können Sie in der Apotheke kaufen. Oh, ich habe gerade erfahren, das erfahren. Ja, okay, ich mache so. Ja. Bei der Apotheke kann ich diese Teststreifen Ja, kaufen. Nein. wissen Sie, Frau Hammers, das sollte regelmäßig kontrolliert werden. Sehr, sehr wichtig für uns. Okay, Sie haben alles recht. gut, Frau Hennemers. Ich habe einen Verdacht auf für Sie, ein Aber Herr Un. Doktor, ja, mein Blutdruckwerte ist ein bisschen erhöht. Gestern war 150 zu 80 und heute Morgen 180 zu 90. Ja, ich verstehe. Vielleicht möchten Sie wissen, deswegen habe ich Ja, Ihnen natürlich gesagt. sehr wichtig für uns. Und ja, ich habe einen Verdacht auch für Sie, unkontrollierte Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Oh, deswegen werde ich zuerst Ihren Körper untersuchen, dann ein wenig Blut abnehmen für das Labor. Das besteht ein paar Untersuchungen und dann vielleicht brauchen wir ein paar endokrinologische und kardiologische Konsil. Und bitte warten Sie hier und Ja, Herr Doktor, ich warte auch für Sie. sobald Danke. ja. Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt und dann komme ich zurück zu Ihnen und erzähle Ihnen Schritt für Schritt alles. Okay. Danke, Herr Doktor. Tschüss. Bis gleich, oder? Ja, bis gleich. Bevor komme ich. Frau Oberste. Wir brauchen einen Laboanruf. İpek abla? Möchtest du einen Anruf machen? Oder? Kein. Entschuldigung. Schmeyer Hocam, ich habe eine Frage. Teşekkür. Können wir während der Aktüanalyse erkennen oder feststellen, dass die Patientin Diabetes mellitus hat? Gibt es einen Typ? Ya, aktüel analiz esnasında biz bu hastanın Diabetes mellitus olduğunu anlayabiliyor muyuz? Ufak bir şey var mı? Tip var mı? Yani Ya aktüel da analiz kol erken esnasındaki analize göre mi hareket etmemiz gerekiyor? yani şöyle aktüel anamneze ve vegetatif anamneze sırasında şüphelenebilirsiniz. Hasta çok fazla su içiyorum diyor ve çok sık tuvalete gidiyorum diyor. İşte ne kadar ürününüz var diye de sorup hani polürisi de var mı diye sorup oradan şüphelenebilirsiniz. Zaten Kopşimertisin ya da Schwindel bunlar da hani diyabetes mellitusun sonuçta semptomları. Ama zaten sonra öyküsünde foya krankung'da öğreniyorsunuz var olduğunu. Orada da onun düzenli olarak kontrol edilip edilmediğini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani onun şikayetleri işaret ediyor diyabetes mellitus olduğunu. Anladım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Normalde mesela biz kursta eğer hasta böyle bir şikayetten bahsediyor, işte çok su içiyorum diyor. Direkt soruyoruz orada. Direkt soruyorduk yani hani foya krankun anamnezeyi beklemiyorduk. Herhangi bir kronik hastalığınız var mı diye. Sonuçta işte polidipsi ve poliüri neredeyse sadece diyabetes mellitus'ta bir arada görülüyor ya da diyabeteste yani insipidus'ta bir arada görünüyor. O yüzden orada gibtes aynı kronisch Erkrankungen, Zumbaşpil, wie Zuckerkrankheit gibi hani sorup var mı diye orada ayrıntılandırabiliyorduk. Ama işte bu Düsseldorf falleri için hep önerilen onu zaten Foya Krankung'da soracaksın hani orada sormana gerek yok. Yapıyı takip etmen önemli gibi bir algı var. O yüzden sormayı tercih etmiyoruz orada. Foya Krankung'da soruyoruz. Umarım Teşekkür ederim. cevap olmuştur. Teşekkür ederim. Şimdi kopş mezunu başladılar da polidipsiyle başlamadılar. O Aa, yüzden hasta Kopşimersin'a geliyor çünkü asıl şikayeti o. evet. Hasta çok susuyor olmaktan ya da çok tuvalete gidiyor olmaktan şikayet etmiyor. Bu hasta böyle oynuyormuş rolünü. O yüzden. O yüzden acaba dedim başka bir şey var mı diye. Çünkü diğer hastalıklar için bir takım aktüel anamnez esnasında tipler çıkarabiliyorsunuz ama burada ancak Forer Krankung'dan Yo, bunu vegetatif anamnezde de yakalıyorsunuz aslında. Bir şüphelenme oluyor. Hasta yakalayabiliyorsunuz. Çok susadığını ve çok idrarı çıktığını hani söylüyor. Oradan şüphelenebiliyorsunuz. Diyabetes mellitus olabilir diye. Zaten Foya Krankung'da da söylüyor öyküsünü. Bu hasta diyabetes mellitus hastası rolünü böyle oynuyor. Hep Kopşimersin'le geliyormuş. Ve Kopşimersin ve Schwarze for Augen ya da Fleke for den Augen. Gözünün önündeki işte kararma, flekeler, flemalar bununla geliyormuş. Tamam, Mevlüt teşekkür ederim. Hocam, ben Ekrem Hocam eğer okey derse şu Danişteki gibi iki tane Bömer kungunum var. Belki hani hızına hız katar anlamında bir iki şey söylemek isterim. tabii söyleyebilirim. Tabii ki Olur hocam. mu Ekrem Hocam? Yok, tabii ki, tabii ki abla, ne demek. Bir de bu diyabet vakası bana gelmişti şeyde, sınavda. Buradaki göz bulgusu Filmer'den, Filmer for den Augen. Yani burada Schwarz'ın for den Augen'a gelince Haben Sie Schwindelik olayına girmiştim ben mesela. Hasta da bana hayır demişti. Hani ama protokolde şivindelim de var, olabilir. Ama hasta herhalde benim orada şeye girmemem için hayır demişti. Filmen for den Augen genellikle migren ve hipoglisemi atağında görünen ışık çakmalarıymış. Hani bunu ben şeyden buldum, gerekirse atarım şimdi alttaki şeye farkını. Evet, Schwarz'ın flakında hipoglisemi de görülebiliyor ama daha nadir. O daha çok hipotansiyon ataklarında falan görünüyor. Bu vaka aslında bana şunu öğretti sınavda. Maalesef sınavda bir tecrübe oldu bu. Zaman tanzimini güzel yapıp hani diyoruz ya 10. dakikada artık vegetatif anamnez bitsin mümkünse. For Erkrankung'a geçelim ya da maksimum 8 dakika kala hani maksimum ama yani mümkünse 10. dakikada bitsin. Dolayısıyla bu ne demek? 5-6 dakika hap 5 verdi. Çünkü bu vakanın Sümeyra hocamın da dediği gibi tanısı şeyde geliyor. Vegetatif anamnezde ta Habenzi Fieber'de sordun zaten Schüttelfrost. Evet bir de kalp şivası var bu hastanın. Schwitze ihmea diyor. Orada bir yakalayabiliyoruz. Allah Allah Schwitze ihmea. Flammer for den Augen. İşte ben sınavda mesela şeyi sormuştum. Ist Ihnen Kauser Schwindelig o da auf dem Boot. Yani neyse Haben Sie Wasserlassen Probleme dedim. Polidipsi dedi. Ben gaza basmıştım o zaman. Ve yetiştirmiştim. Aufklärungumu da yapmıştım. Bir bunu demeye çalışıyorum hocam. Hani hiçbir şey elde edemedik. vita, vegetatif anamneze geçiyoruz. Oradan diğerine ama mesela da diyebiliriz en sona geldik mi? Ich würde jetzt zurück auf Beschwerde kommen. Zum Beispiel, ich habe noch ein paar Fragen dafür gibi. Bunu söylemek istedim. Und mesela Ekrem Hocam, çok güzel, yani hastayı çok güzel şey yapıyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani bunu hissediyorum ben. Mesela ilaç istiyor musunuz dediniz. Liba dedi hasta. Sonra diyorsunuz ki, Können Sie bis en oda, können Sie bis Ende des Gesprächs aushalten? Nein. Hani burası bitti. Gerne deyip ondan sonra hani oradaki bir cümle size belki 15-20 saniye kaybettiriyor. Hastanın dönüşüyle belki 20-30 saniye. Bu kadardı diyeceğim hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abla. Çok değerli bunlar. Peki abla mesela anamnezi yetiştirdiniz. Vakayı da anladınız. Tabii. Nerede mesela problem yaşadınız? Benim problemim şuydu. Ben de yazılı çok çalışmamıştım. Çünkü not aldığım şeyi hızlıca yazıya dökebiliyordum. Bir de stick word ya hocam. Evet, hocam. Oraya da döktüm. Fakat ben şurada bir hata yaptım. Gewicht verenderungu sormamıştım hastaya. Yazımda da Teil 3'te de benim şefim de net değildi. Bunu da açıkçası söyleyeyim. Hani kendime almıyorum her şeyi. Metinde ve Teil 3'te sunarken bis auf polyuri polidipsi kalç şivayz o da hiperhidroz weitere vegetativ anamnezis ist sind unauffällig dedim. Burada ben hata yaptım. Gewicht verenderungu sormamıştım mesela. Onu unutmuşum ben. Hani kağıda da yazarken işte o nedenle art brief orada önem kazanıyor hocam. Önceden hazırlanmak. Aa burada gewicht verenderung vardı. Ay sormadım. Güzel. Sormadın. Ona göre de o cümleni yazıp ona göre de şef hekime sunmak önemli. Ben şef hekimle biraz anlaşamadım. Hipokalemi bana sormuştu. Ben o anda bilememiştim. İşte şu kadar yıl aile hekimisin nasıl bilemezsin falan gibi. Böyle ben de yani bilemeyebilirim ama düşünürsen mekanizmayı çıkarabilirim dedim. Evde düşünürsün dedi bana falan öyle. İnçti. Haklısınız falan da diyemedim orada normalde. Yani dedim de aslında ılımda da gitti de o adamın öyle net olmayacağı varmış. Öyle bir şey oldu yani. Biraz Ama şey temel hatam geldi. bu. Sonuçta hastayı yanlış sunmuş oldum. Bu da yani bir şey. Bir de labor sonucu çıkmıştı bana. Dedi ne yaparsın dedi. Ben metformini keserim diyecektim. Abzetsin diyecektim. Burada kaç kişi var utanarak söylüyorum ama hepimizin başına gelebilir. Sumahın dedim. Abzetsin gelmedi orada aktıva. Stopunda gelmedi. Sumahın dedim. Yani ona takılmış olabilir. Hani takılana bilinir. Fahşı prah pürüfünk sonuçta. Ya Böyle. işte oluyor ama Labor setalında ne vardı abla senin? Labor setilimde hemoglobin 10,5'tu. Kreatin 1,4 üzeriydi. 46 gibi bir şeydi. Dolayısıyla ben bunu birden işte notaufnahmede unuttum. Metformini kesip Langzeit insülin başlarım dedim. Ama orada notaufnahmedeyim. Kurzzeit insülinle Ama onu halletmem genelde gerekirdi. bekledikleri şey terapiye ne yapacağın olmuyor. O Labor Zettel'ı yorumlaman oluyor. Hani Ha. auf der Labor Zettel sehe ich eine niedrige Hämoglobinwerte und erhöhte Kreatinwerte, das diese Werte deuten auf bla bla hin. Hani böyle şeyler bekliyorlar. Nasıl tedavi edeceğini beklemiyorlar. Sana nasıl tedavi edersin diye mi sordular? Sordu. Evet. Yani hani diyorum ya her şeyi Danişe anlatmamıştım ben erfarungumu. Hayır bu vaka böyle soramaz dedi. İkra'ya sordum bir kere. Sordu. Hani ama branşınıza göre şeyinize göre de değişiyor olabilir. Hani ben aile hekimi kaç yıllı olunca belki bana ondan sormuştur. Ama dediğim gibi hatalarım oldu. Olmadı değil. Sonuçta tekrar etmem gerekiyormuş. Önemli değil. Hani amaç şu, konuşabilmek, Allah dilimizin bağını çözsün. Yani apzetsin, akla gelmeyecek bir şey mi mesela? Ama olmayabiliyor yani. Ya işte oluyor. Böyle. Yani mesela o gençlerdeki Ama özgüven. vay yapmak. Gençlerin de özgüvenine takıyorlar. Hani yazık çocuklar, o Suriyeliler ne şartlarda çalışıyor? O çocuklar günde 10-15 saat ders çalışıyorlar. Onu da sen gururlusun diye bırakıyor. Yani Sümeyra hocamın lafını çok seviyorum. Biz kontrol edebileceğimiz yerlere bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Buyurun. İnşallah. Laborantif alalım İpek abla. Okey. Kling kling. Ya hallo Özgür hier. Guten Tag. Ich bin Frau Guten İpek. Frau Redl Hämoglobinwert ist 5,23 Gramm pro Deziliter. 5 koma 2,3 2 Gramm pro Deziliter. Frau Redel. Redel. Okay, ich verstehe. Könnten Sie bitte diese Werte Ihren Oberarztin weiterleiten? Okay, vielen Dank, Frau Pick. Okay, schönen Tag. Ich regle das, vielen Dank, ciao. Und Guten Tag, Herr Özyuvalı. Wo kommen Sie? ja, guten Tag, Frau Oberst, ich komme aus der Türkei. Seit wann sind Sie in Deutschland? Circa 3 Jahren bin ich in Deutschland und ja, lebe ich in Deutschland mit meiner Familie, meine Evet. Frau und Warum meinen Kindern. sind Sie nach Deutschland gekommen? Eine große Herausforderung haben wir wegen politischen Gründen sind wir hier vor 3 Jahren wegen der politischen Gründen müssten wir nach Deutschland auswandern. Okay. Was haben Sie bisher gemacht in Deutschland? Bisher haben wir Deutschkurs B1, B2 und Fachsprachprüfungskurs. Sie sprechen immer wie. Warum? Wie? Ich habe nicht bemerkt. Wir, ich möchte, Ja. ja, wir. Sie meinen, Sie und Ihre Meine Frau. Familie, ja, Ah, okay. alle Familie. Alle Familie machen Sie zusammen einen Kurs. Ja, alle Familie machen wir ja, die Kinder bei der Schule und ich und meine Frau bei dem Kurs. Wir lernen alle seit 3 Jahren Deutsch. Kein anderes Thema. Ich glaube, dass Ihre Kinder schon Deutsch sehr gut Ja, gelernt haben. die Kinder waren super, ja. Die Kinder super, aber Ihre Frau auch Ärztin? ja, physikalische Rehabilitation und Therapie, Ärztin. Okay. Und Hat sie schon Fachsprachprüfung bestanden? nee, leider nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Okay. Okay. Später. Haben Sie Ihre Frau, helfen Sie Ihrer Frau während der Vorbereitung Ja, für natürlich. Fachsprachprüfung? Natürlich. Okay. Okay, was haben Sie heute für uns? Ich habe eine neue Patientin, aber bevor ich meine Patientin vorstellte, ich möchte Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Gerade aus dem Labor, Frau Ipek hat mich angerufen. Sie berichtete, dass sie Frau Redel einen Hämoglobinwert 5,23 Gramm pro Deziliter hat und diese Werte deutlich erniedrigt, einen Anämie entspricht. Okay. Anemi. Welche Art von Anämie wissen Sie? Oder wie viel Art von Anämie gibt es? Anämie Klassifizierung. Ja, Makroste oder Mikroste kann sein, Anämie. Und Normosite. Makroste, Mikroste, Normoste und Wie können Sie entscheiden, welche Art von Anämie? Minkorpuskular Volume und Minkorpuskular MSHC Minkorpuskular Volume und Minkorpuskular ich erinnere mich nicht Okay, an welche was RDV ist? Retiklosit Differenziasyon Okay, was ist normal Bereich von MCV? MCV normal Bereich, soweit ich erinnere mich, 32 und 38. Zwischen 32 und 38. MCH-Wert liegt zwischen 83 bis 96 Fentoliter. 96, ja. Vielen Dank für die Information. Habe ich, 86, 83 ja, 83 Fentoliter. Fentoliter. Ich habe seitdem Medizin, ich habe das erstmal gehört. Okay. Und Wissen Sie, welche Ursache Herr Oberst, für die Prüfung sollen wir so vorbereiten oder zum Beispiel diese Weise habe ich nicht. Ja, wie gesagt, letztes Mal habe ich diese Kenntnisse in der Medizinstudium gesehen oder gelesen. Ja, ich glaube, dass Sie diese Information mit Ihrem Oberarzt oder Oberärztin nicht mitteilen. Sie können einfach, momentan fällt mir Nicht dein. gerade nichts ein. Ja, vielen Dank für die Information und können Sie weiter. Ja. Ich bereite diese Prüfung wie eine Sprachprüfung und deswegen habe ich keine medizinische Kenntnisse, ja. Außer in Du einem Bereich, ja. hast recht, das ist eine Spracheprüfung. Ja. Du musst nicht diese Information auf jeden Fall wissen, aber du kannst diese Frage bekommen. Und dann, Ja, natürlich. obwohl du nicht diese Information nicht wusst, kannst du auf jeden Fall eine Antwort geben. Zum Beispiel, ja, momentan fällt mir dazu nicht ein, zum Beispiel. Okay. Oder ja, ich habe schon gelesen, aber leider kann ich momentan nicht daran erinnern. Ja, Das ist okay. auch eine Antwort, Ja, sprachliche Antwort. super. Super Ja, schöne nicht alle Information. Informationen. Gerade habe ich das gelesen, aber aktuell mir fällt nicht ein, diese Lese. Deswegen entschuldigen Sie, aber ja. Okay. Dann, was haben Sie noch heute für uns? Ja, ich habe eine neue Patientin. Es geht um Frau Silvia Hammers, 63 Jahre alt, geboren am 24. Zwölften 1963, 1,87 Meter groß. Ich weiß es nicht, diese Weise ist richtig, oder? Und 89 Kilo. Silvia Hammers, Frau Hammers, stellt sich heute bei uns seit 3 Tagen starke Kopfschmerzen beiderseitig im Temporalbereich vor. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Laut Angaben der Patientin, die Schmerzen langsam aufgetreten. Sind die Schmerzen? Ja, sind die Schmerzen vor 3 Tagen langsam aufgetreten? Sie berichtete, sind die Schmerzcharakter klopfend und wie ein Hammer schlagen. Entschuldigung, sie berichtet, dass die Schmerzen Ja. wie Hammerschlagen sind. Wie Hammer schlagen sind, ja. Ja. Momentan korrigiere ich ihre Grammatikfehler. Ihre Sätze sind schön, das gefällt mir, aber es gibt ein paar Grammatikfehler. Sie berichtet, Ja. dass Die die Schmerzen Schmerzen wie wie ein Hammerschlag. Hammerschlagen sind die Schmerzen sind klopfend und drückend. Schmerzintensität liegt bei morgens 8 von 10. Am Abend und bei der Arbeit liegt bei 8 von 10. Dagegen nimmt sie bei Bedarf Ibuprofen 600 Milligramm. Aber das hat ein bisschen geholfen für die Schmerzen. In der letzten Zeit, seit gestern Abend, das hat nicht geholfen. Seit 3 Tagen die Schmerzen sind dauerhaftig. Die Schmerzen verstärken sich bei der Arbeit und was haben Sie gesagt? Bei der Arbeit und abends die Schmerzen lindert in Ruhe. Sie berichtete auch, seit gestern hat sie vor Augen Schmerzflecken und ist ihnen schwindelig. Bei der Vorerkrankung Anamnese ergaben sich eine chronische Kopfschmerzen und ja, ich möchte erstmal vegetative Anamnese sagen. Seit 3 Tagen ist ihnen schwindelig und sie hat Schlafstörung und Herzstolpern. Häufig fühlt sie Durst und er hat circa 3 Liter pro Tag getrunken. Und wegen der Schmerzen eine dauerhafte Schlafstörung hat. Bei der Vorerkrankung Anamnese ergaben sich eine chronische Kopfschmerzen und 8 Jahren Diabetes mellitus Typ 2. Dagegen nimmt sie Metformin 500 Milligramm täglich, morgens und abends. Seit Entschuldigung, Özyurlu. Sie können vegetative Anamnese solche sagen. Vegetativ anamnestisch ja. ergab sich Polidipsi, Ja, Polydipsie. Polyuri, Ja, Polyuri, habe ich gesagt und Schmerzbedingte Schlafstörungen oder schmerzbedingt ja, Insomnia. Schmerzschlafstörung, ja. Gibt es noch? Schwindelig, Schlafstörung. Ha, Schwindel, Şimdi Hers Klopfen, Herzlik ya, olsun. Orada. Alle vegetative Symptome können Sie in einem Satz nennen. Vegetativ Evet, anamnestisch, gaben Sie. ergab sich, polidipsi, polyuri, Şimdi. Klopfen, Schwindel, Schmerz bedingte Schlafstörung. Schmerzbedingte Schlafstörungen, so In Appetans. Inappetenz. In Appetans. Bei der Vorerkrankung von Anamnese erwähnte sie seit 8 Jahren Diabetes mellitus Typ 2 und seit 5 Jahren arterielle Hypertonie und eine chronische Kopfschmerzen. Medikamentös nimmt er Metformin 500. Ist Ihr Blutzucker gut eingestellt? Nee, leider nicht. Er nimmt ihre Medikament nicht regelmäßig. Hmm. Sie nicht ihre Medikamente nicht regelmäßig. Wann wurde Ihre Blutzucker das letzte Mal gemessen? Vor 15 Tagen Hmm. hatte sie ihren Eyvallah. Blutzucker gemessen. Sie hat gesagt, die Blutzucker. Ich habe das nicht notiert, aber sie hatte auch eine unkontrollierte arterielle Hypertonie. Die letzte Messung war 180 und 80 Millimeter Hg. Okay. Kreatinin-Säule wurde gemessen und wegen arteriellen Hypertonie Ramipril 5 Milligramm täglich einmal und Magnesium-Tablet, unklare Dosis täglich einmal und Ibuprofen 600 Milligramm bei Bedarf. Und bei der Voroperationen, sie hatte vor 10 Jahren vor 10 Jahren bei ihr wurde Gallenblase entfernt. Was ist Fachbegriff? Gallenblase entfernen. Cholezystektomie. Ja, Cholezystektomie. Okay, Cholezystektomie. Sie ist nicht Raucherin. Sie trinken am Wochenende 2 Gläser Wein und Drogenkonsum. Sie trinkt. Sie trinkt am Wochenende 2 Gläser Wein. Und Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab, Pneumokonius bei dem Vater daran verstorben ist und die Mutter leidet an ein Kniegelenk Erkrankung und Ohne Arthros. Konarthrose, ja, einfach Konarthrose. Und sie hat 4 Schwestern. Eine Schwester wegen einem Herzinfarkt, Myokardinfarktus, verstorben. Sie ist Betriebsbuchhalterin, lebt zusammen mit ihrer Familie. Sie hat 2 Töchter. Sie ist gesund. Sie Und sind gesund. sie sind gesund. Und aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Stoffwechselerkrankung aufgrund Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie, unkontrollierte arterielle Hypertonie, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, Durst, Herztoten und Schlafstörung und Wasser, wie soll ich sagen? Polydipsie, Ja, Polyurie. Polydipsie, Polyüri entspricht dafür. Die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte. Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie sprechen dafür. Ja, ich spring dafür. Und differenzialdiagnostisch kommen und Migräne und transischämische Attack in Betracht. Ich werde zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen und dann Blut für das Labor abnehmen. Im Labor Blutbild, Leber- und Nierenwerte und Entzündungswerte und CAP, Hämoglobin, A1C und Urinstatus kontrollieren lassen. Dann gegebenenfalls einen CT-Schädel und eine endokrinologische und nörologische Konsil anfordern. Als Initialtherapie würde ich gerne empfehlen, zunächst Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution und Ernährung, Einstellung und Antihypertension und Antidiabetikum eingestellt werden. Dann Patientenschulung empfehle ich. Okay. Vielen Dank. Hocam cümleleri toparlamam lazım. Son olarak farkındayım. Kafamda kurduğum gibi söyleyemiyorum halinde. Ama toparlayacağım. Yok yok, toparlarsınız alanınızda. Ne sadece şey, yardımcı fiil olduğunda onları unutmayın. Zinciri, habunları, hatları. Tabii bir de yardımcı fiil olmadığında da eğer yan cümle koymuyorsanız fiili sona atmayın. Yan cümle kurmaya alışmışsınız, o yüzden fiili hep sona atıyorsunuz ama bazen yan cümle kurmuyor oluyorsunuz. Öyle fiili sona atıyorsunuz. Bu şeyin hocam ya işte daha önce o Münster'e göre hazırlık yapacağız diye mesela orada hep şöyle sunuluyordu. Ta bu ben daha 2004 yazında gördüm bunu da o tarihten beri bir şey yapmadım. Hep böyle kuruyorduk mesela. Ea aynı Şiterke, Klopfen'de, Kopşimersin, Gehabt, Hatve gibi. Hep böyle kuruluyordu cümleler. Yani yazı da bu şekilde oluşuyordu. Ben şimdi 2 aydır kendim formatı uydurmaya çalışıyorum ama stres altında direkt kafa oraya kaçıyor. Bu darmadağın oluyorum. Yani bu nominatif bu şekilde daha güzel, daha kolay. Ama ben baskı altında direkt oraya gidiyor. Bu defa biraz buradan, biraz oradan korkunç bir şey çıkıyor ortaya. Yok, korkunç değil öyle. O kadar korkunç diye tanımlamanıza gerek yok. Sadece fiillerin yerine dikkat etseniz yeter. Buyurun Çetin Hocam, bir şey söyleyecek. Hocam ben de şey soracaktım da bu şimdi gerek dokümantasyonda bir şeyde anamnez bloğunda gerek de konuşmada hani begleitend diye başlayan cümleye işte simptomları ben yazıyordum. Begleitend klagt sie über bla bla bla diye begleitend olabilecekleri vegetative anamnestisch ergab demegatadize anamnezi ergab diye de o begleitant olmayan ama vegetatifler arasında olabilecek işte ne var? İşte insomnisi var. uzun zamandır ya da Bu kilo hasta aldık. için şeyi soruyorsunuz galiba. Bu hastada polidipsiyi, poliüreyi ben Baglitin'da yazıyorum. Hem Şimdi de genel ben de olarak dünkü hastada da uyarmıştınız yani. Yani demiştiniz şey yazsanız diye. Ben öyle anladım. Şimdi burada da hani bu hasta özelinde anlatırsanız genele şey yaparız. Buyurun hocam. Şimdi şöyle, vegetatif anamneze sorularınızı sorarken aldığınız bazı bilgiler bu duruma çok spesifik. Yani hatta bunun tanısını koymanıza yardımcı Evet. oluyor. O zaman bunu vegetatif anamnezde de değil, Baglite semptomda Peki, söylemeniz tamam. daha uygun olur. Ben şimdi burada Ekrem abinin bir sürü 5-6 cümle söyledi. Ha, Sadece vegetatif tamam. anamnezeyi sunmak için onu derli toplu nasıl söyleyebilir? Yani bir cümlenin içerisinde onu göstermek Anladım. için hem Fachbegriff kullanması, o kısımda Fachbegriff kullanabilir. Hani onu gösterebilmesi için bildiğini hem de derli toplu bir cümle içerisinde söyleyebilmesi için söyledim. Ama normalde polidipsi, poliüri burada Baglite semptom olması daha hoş duruyor olur. Vegetatif anamnezede söylemek yanlış olmaz ama mesela ben bu hastayı atıyorum nasıl sunardım? Die Patienten stellt sich bei uns wegen seit 3 Tagen bestehende Kopfschmerzen im temporalbereich vor. Laut Aussage der Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten. Sie berichtet, dass die Schmerzen wie Hammerschlag und persistierend progredient sind. Die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10 morgens und 8 von 10 abends und begleitet klagt sie über Fotopsie, isterseniz Flaken vor den Augen da diyebilirsiniz. Begleitend klagt sie über Fotopsie, Polydipsie, Polyurie, Schwindel, vegetativ anamnestisch ergab sich schmerzbedingte Dyssomnie, Inapatenz. Böyle ben olmayan şeyleri söylemiyorum. Çok hastalığa spesifik olmadığı sürece. Ondan sonra Bay de Foyer Kranken Anamnese, Erwente Sie, seit 8 Jahren Diabetes mellitus Typ 2 und seit 5 Jahren arterielle Hypertonie. Leider sind die Teststreifen, ihre Teststreifen seit 2 Wochen ausgegangen. Deswegen hat sie ihren Blutzucker nicht gut kontrolliert, aber vor 15 Tagen wurde ihre Blutzucker von Hausarzt überprüft und das war damals war der Wert sehr hoch und ihre Blutdruck wurde auf nicht gut eingestellt. Heute Morgen hat sie ihn gemessen und das war 180 zu 90 gibi. Böyle sunar, devamını da öyle getiriyor olurdum. Tamam. Tabii ben burada bazılarını doğru söylememiş olabilirim anamneze göre. Şimdi böyle aklımdan söylediğim için. Tamam. Ama formatı hani böyle oluyor olurdu. Şimdi Tamam hocam. sorular, yani bu şeydeki soruları nasıl yapıyoruz? Yine kopş şmersinle geliyor ve şiddetli bir kopş şmersini var. O yüzden önce ağrı anamnezini alıyoruz. Wo haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Vielleicht haben Sie sich am Kopf verletzt. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie wieder weg? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Oder gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Ağrı ile ilgili können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Ağrı ile ilgili tüm bu soruları soruyor oldum. Eğer hasta başlangıçta ağrı ile geldiyse ağrı ile ilgili soruları soruyorum. Bazen bu hasta sadece ağrıyı söylüyor. Bazen bu hasta ağrı ile birlikte işte Philemon for den Augen diyor. Burada İkisini birden söylüyorsa ya das tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben, Sie haben Kopfschmerzen und Flecken vor den Augen. Bezüglich Ihrer işte Flecken vor den Augen haben Sie beidseitig, mesela İkisini de duyduğunuzu ona ifade ettiniz. Sonra biriyle başlıyorsunuz. So erst möchte ich wissen über ihre Flecken vor den Augen diyebilirsiniz. Ya da bezüglich ihrer Flecken vor den Augen diyebilirsiniz. Hani biriyle başlayıp onu sorguluyorsunuz, sonra diğerine geçiyorsunuz. İsterseniz Kopf Schmerzen'e başlayın, isterseniz Flecken vor den Augen'la başlayın. İşte Kopf Schmerzen'e başlayacaksanız Schmerzen öyküsünü alıyorsunuz. Flecken vor den Augen'la başlayacaksanız da Seit wann haben Sie Flecken vor den Augen? Bunu soruyorsunuz. Ondan sonra ist sie beidseitig? O da ya beidseitig mi diye soruyorsunuz. Çünkü tek taraflı olduğu zaman bu glokoma işaret ediyormuş. O yüzden hani bunu sormak önemli. Ne zamandır olduğunu sordunuz. İşte tek taraflı mı, beidseitig mi, çift taraflı mı? Onu soruyor oldunuz. Bunu da soruyor oldunuz. Ondan sonra şimdi bunlar biraz nörolojiyle ilişkili olduğu için Kopf Schmerzen, işte gözde Flecken vor den Augen var. Ben öyle olunca nörolojik sorular soruyordum. Fühlen Sie sich schwindelig? Haben Sie schon Bewusstsein verloren? Leiden Sie unter Sprachstörungen? Flecken vor den Augen'ı kendisi söylediyse Sehstörungen'ı sormuyordum. İşte Hörstörungen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lahmerscheinungen, Kribbesgefühl, Taubheitsgefühl haben? Bunlar ya bakın nöroloji sorularında Kopf Schmerzen'la geliyor zaten bizim hastalar. Hani öyle geliyorsa Schwindel'i soruyorum, Bewusstsein verloren'ı soruyorum, Sehstörung, Hörstörung, Sprachstörung bir arada soruyorum. Ondan sonra Lahmerscheinungen, Kribbesgefühl, Taubheitsgefühl bir arada soruyorum. Ondan sonra migren içinde Sinnslicht empfindlich, o da laut empfindlich, bunu soruyorum. Her bir sorunun bir amacı var. Bu yaşlı bir hasta. O yüzden FIBA'yı hani burada hemen sormayı tercih etmedim. Ama normalde Kopf Schmerzen'de hani FIBA'da önemli, benenjiti dışlamak için şeyde de sorabilirsiniz onu, vegetatif anamnezede de sorabilirsiniz. Ama genelde bu soruları soruyorum yani. Tüm bu var olan hastalıkları dışlayabilmek için ve grup grup da sorduğum için 4-5 soru oluyor. Ondan sonra işte mesela vegetatif anamneze geçiyorum. Haben Sie FIBA, Stuhlfloss, Nachtschweiß, Kaiserschweiß, Ausbrüche? Leiden Sie unter Brustschmerzen, Lymphnode, Engegefühl oder Herzrasen? Wie ist Ihr Appetit? Haben Sie in letzter Zeit Gewicht abgenommen oder zugenommen? Können Sie gut schlafen? Oder ich vermute, dass Sie nicht gut schlafen können, weil Sie sehr starke Schmerzen haben, gibi de hani söyleyebilirsiniz. Daha empatik olabilmek için ve bir ezber modundan çıkabilmek için. Ondan sonra gastrointestinal sistemle ilgili sorular. İşte ist Ihnen übel diyebilirsiniz, haben Sie Übelkeit diyebilirsiniz, haben Sie schon erbrochen, wie ist es mit dem Stuhlgang, gibt es Probleme beim Stuhlgang diye sorabilirsiniz. Sonra haben Sie Probleme beim Wasserlassen. İşte burada kendisi ifade edebilir. O zaman buradaki işte hani çok sık gidiyorum diyor ya, o zaman benim bununla ilgili biraz soru sormam lazım. Çok sık gidiyorum diyor. Wie oft müssen Sie auf die Toilette gehen? Wie viel Urin haben Sie? Wie sonst? O da mehr als sonst. Çünkü çok sık gitmek demek çok yaptığı anlamına gelmiyor, değil mi? Hani ama çok sık gidiyor. Normal yapıyorum diyorsa da bu bizim için yine poliüri anlamına gelebilir. Çünkü normal yapıyor her seferinde ama çok sık gidiyor. Yine fazla oluyor olur. O yüzden hani wie oft müssen Sie auf die Toilette gehen und wie viel Urin haben Sie wie sonst, mehr als sonst, weniger als sonst gibi. Müssen Sie auf in der Nacht zum Wasserlassen, hani nikterisi var mı yok mu? Bakın Miksiyon Meşverde ile ilgili şeyleri soruyorum. Kendisi sormazsa haben Sie verstärkten Durst bemerkt? Hani ciddi bir susuzluğunuz var mı? Bunu fark ettiniz mi? Wie viel Wasser trinken Sie täglich? Gibi. Ne yapıyorum? Burada bir şikayet söylüyor. Onunla ilişkili olan soruları derinleştiriyorum öğrenebilmek için. Ondan sonra zaten neye geliyorsun? İşte foie krankın anamneze. Bu hastanın foie krankın anamneze kısmı önemli. Niye? Asıl mesele burada çıkıyor ya. İşte diyabetes mellitusu var, arteriyel hipertonisi var. Burada kesinlikle hastaya şunları sormamız gerekiyor. İşte ist ihr Blutzucker gut eingestellt? Wann würde ihre Blutzucker gemessen? Das letzte Mal gemessen, wie hoch war das gibi. O da können Sie regelmäßig Ihren Blutzucker messen. Sonuçta bu Diyabetes mellitus tip 2 hastası sadece metformin alıyor. Kendisi evde çok düzenli hani ölçmeyebilir ama yine de hani belirli aralıklarla da ölçebilir. O yüzden hani bunu sorabilirsiniz. Bu soruları sorduğunuz sırada işte onun ortaya çıkarıyor. 2 haftadır test strife'ını bitmiş, o yüzden ölçmemiş. En son HouseArts tarafından ölçülmüş. Orada da hemoglobin A1C'yi söylüyor galiba. Hemoglobin C1A'yı söylüyor. Onun da yüksek olduğunu söylüyor. Sonra işte arteriyel hipertoni ile ilgili o Mason's irregular Mesih İren bulut duruk. Van hatın zidas lestemal, Van habın zidas lestemal gemesin, wie hoch war das? Hani bunları soruyorsunuz, öğreniyorsunuz. Asıl mesele burada ortaya çıkıyor. İkisine de düzenli ölçmediği, ikisine de kontrollü olmadığına dair. Ama bazen bulut durukla ilgili hani onun düzenli olduğunu da söyleyebiliyor galiba. Öyle. Mesele burada yani. Burayı kaçırmamak gerekiyor. Burada bunları kesinlikle sormak gerekiyor. Tabii Neyman'ı İre medikamentin regülmesi aynı. Bunu da sormanız lazım hani düzeni açısından. Ondan sonra işte medikamente diğerleri zaten hani benzer örüntüde gidiyor oluyor. Soruları bu şekilde. Reaksiyonlarla ilgili ilk başta çok bekledim. Hep böyle mi oluyor acilde diye. Ya das tut mir leid, dass Sie so lange gewartet haben, aber wir sind im Notaufnahmen und heute haben wir viele Patienten. Aber momentan kann ich mich Ihre Beschwerden kümmern. Können wir anfangen diyebiliriz. Yani beklediğiniz için çok özür dilerim. Biz şu an notaufnahmedeyiz ve bugün bizim çok fazla hastamız vardı. Ama şu an ben sizin beşver denenize ilgilenebilirim. İşte başlayabilir miyiz gibi. Yani çok bekledim diyen hastaya hep böyle söyleyebilirsiniz. Bunu birkaç hasta yapıyor. Ondan sonra ağrı reaksiyonu var. Zaten sorduğunuz şiddetini söyledi. Burada Çetin Hoca ile Ekrem abi de yaptılar zaten. Yani seni 8 diyor. Şiddetli bir ağrı. O zaman hemen şey diyebilirsiniz. Ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben, wenn Sie möchten. Eğer o da istiyorsa hemen haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente, haben Sie schon heute ein Schmerzmittel gegen Ihre Schmerzen eingenommen diye sordunuz. Ondan sonra da hemen işte Schmerzmittelini verebilirsiniz. Bu ağrı reaksiyonu. Ondan sonra hani bu bulut suka ölçümleri, işte bulut hohturuk ölçümleri. Burada ben genelde şey söylüyordum. Ja, ich verstehe, dass Ihre Teststreifen ausgegangen sind, aber das ist sehr, sehr wichtig, regelmäßig Ihren Blutzucker und Blutdruck zu messen, damit wir das Problem so früh erkennen und bestmögliche Therapie planen können. O da komplikasyon vermeiden können. Böyle diyordum. Yani anlıyorum sizin test strife'ınız bitmiş ama sizin regelmäßig olarak blut sukanızı ve blut durukunuzu ölçmeniz çok önemli. Bizim problemi erkenden tanıyabilmemiz için, en iyi tedavi planlayabilmemiz için ya da komplikasyondan kaçınabilmemiz için gibi. Hani bunu söylüyordum. Orada ölçmediğini farkına varınca. Sonra işte siz bana bir test strife'ın verebilir misiniz ya da Bluetooth, suka, meskeret yazabilir misiniz diyor. Yani bundan işte şey demişlerdi. Acilde biz bunu yazamıyoruz. Bunu sadece işte kendi endokrinoloğu ya da diyabetoloğu ya da HouseRC yazabilir. Çünkü onun belirli şartları var. İşte düzenli takip edilmesi şu bu falan filan gibi. Ama şunu diyebiliriz. Ich kann Ihnen ein paar Teststreifen von Krankenhaus geben. Später können Sie darüber mit Ihrem HouseArzt sprechen diyebilirsiniz. Yani ben size hastaneden birkaç test strife'ımı vereceğim. Sonra da siz bunu sizin HouseArzt'ınızla konuşun diyebilirsiniz. Blut meskeret burada demiyor ama başka bir vakada da Bernard'da da galiba bana bir işte tansiyon aleti yazar mısınız diyor. Bei der Körperlichen Untersuchung messe ich Ihren Blutdruck. Natürlich, aber darüber sollen Sie mit Ihrem Hausarzt sprechen. Hani bununla ilgili siz Hausarzt'ınızla konuşmalısınız ama ben Bei der Körperlichen Untersuchung sizin blutdruğunuzu ölçeceğim gibi. Biz yazamıyormuşuz not afnamede. Bence de zaten mantıklı yani. Ben hastayı bir kere görmüşüm. O an anlık strese girdi. Ondan da yükselebilir. Normalde böyle bir rahatsızlığı olmayabilir. Takip etmediğim bir hastaya yazmam mantıklı olmaz yani. Onlara böyle yanıt veriyordum. Başka da reaksiyon var mı bu hastada? Yok galiba, değil mi? Birkaç verdi vermemiştim ama rutininde şey de veriyordu. Drogun reaksiyonunu zaten söyledik. Bir de bir şey daha vardı, onu vermemiştim en sonunda. Hocam unuttum, bir şey vardı da. Bir de dünden işte şey dedi hocam, ilk başlarken hasta "Ich bin sudik ya" diye başladı. Ne Hani diyeyim? "Ich bin sudik ya" dedi. Su, ha. Boy ve gewicht verirken "Ich bin Şişmanım. sudik ya" dedi. Evet. Ha, böyle bir şeyde nasıl, ya böyle bir şeyde illa bir Çok tepki şişmanım. vermenizde, evet, böyle bir şeyde illa "ya Ziya bunu renk gibi" hani bir şey demenize gerek yok. Hani böyle bir ifade de olabilir yani, hani eğer o yüksekse, şimdi bu hastanın değerlerini ben hatırlamıyorum ama eğer o yüksekse diyebilirsiniz. Yani ben öyle yapardım herhalde diye düşünüyorum. Ya yüksek über Gewicht oluyor hocam bu hasta. Yani işte hani vielleicht während der Untersuchungszeit können wir wiederholen diese Werte beurteilen oder so. İşte. Abla herhalde başka vakalar da var. Bu şey de bu normal yani şey yok abla. Ha, burada normal mi? Bu Tabii normal de he. Ama bazen, bazıları tabii. Gewicht sapnameden bahsediyor. Son şey de belki öyle bir varyasyonda o vardır. Hani son zamanlarda bir 10 kilo almadan bahseden de var. Bu vakada Gewicht yoktu da tsunami denir. diyelim ona. Tsunami Gewicht hocam. sunamı ya. Yani daha görüşmenin ilk başında hasta "ben çok şişmanım mı" dediğinde, "ya evet çok yüksek, buna bir şeyler yapın" demek bana çok erken gibi geliyor. Öyle bir şey olduğunda hani benim kendi Tabii tarzım şu tabii. olurdu. Hani "ya evet olabilir, hayır" deyip itiraz etmiyorum. Bir sürü öneri vermeye de kalkmıyorum. Yüzümdeki o ifadeyle anladığımı belli edip devam ederdim diye düşünüyorum. Tabii herkese göre, herkesin kendi tarzına göre durum değişebilir. Ya da şu da denilebilir. Ya das ist ein bisschen viel, aber können wir gucken, wie beurteilen. Hani biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bir bakalım diyebiliriz ve görüşmeye başlayabiliriz. Hani eğer o durumla ilişkili bir durum olursa sonra onunla konuşabiliriz gibi. Cüneyt hocam şeyini yaptın mı ya bu terapideki yapacaklarını laborda şuna bakacağım diyabet için. Hani bizim için yapar mısın sana zahmet? Vitre diagnostiş kısmını. Tamam, şu an yapayım şeyde bittiği için, ama normalde zaten ben kendi dokümanlarımı göndermiştim, orada şey var yani, Not olarak ekstra var da böyle yok. akışınızı duymak inşallah o akışı kapmak adına iyi oluyor. Sözel anlamda. Teşekkürler. Teil 1 kısmında ben hastaya işte unkontrollierte Blutzucker und Zuckerkrankheit unkontrollierte Bluthochdruck şeklinde söylüyordum hastaya açıklama yaparken. Teil 2 ve Teil 3'te de Stoffwechselentgleisung bei unkontrolliertem Diabetes mellitus und unkontrollierte arterielle Hipertoni şeklinde yazıyordum. Diferansiyel diagnoz olarak da yine migren ve TIA'yı ifade ediyordum. Şey olarak da yapayım. Ja, so weiteren Abklärung werde ich so erst körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überprüfen und Blut für das Labor abnehmen. Natürlich werde ich ein EKG schreiben. Im Labor werde ich Blutbild, Entzündungsparameter wie C-reaktiv Protein und Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Blutzucker, Hämoglobin A1c, Blutgasanalyse und Gerinnungsparameter bestimmen lassen. Als Apparativ werde ich CT Shuttle, TA'yı düşündüğüm için CT Shuttle durchführen und ich werde einen Konsül in der Abteilung für Endokrinologie und gegebenenfalls Neurologie anfordern. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, sollte die Patienten stationär aufgenommen werden. Die Patienten sollte Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, symptomatische Behandlung wie symptomatische Behandlung, asymptomatische Behandlung wie Analgetika, Antiemetika erhalten. Wie ich gesagt habe, werde ich einen Konsil in der Abteilung Endokrinologie anfordern, je nach Befunde. Wird ein Insulintherapie erforderlich sein? Gibi. Yani böyle yapardım herhalde, böyle yapıyordum. Tamam. Diyabetes mellitus'un yani şey için burada önemli olan ne? Bulut gaz analizi yapmak önemli. Diyabet şekeri asidozu var mı ya da hiperosmolar koması var mı? Hani bunu ayırt edebilmek için bunu yapmak önemli. Bulut gaz analizi labor verte de bakmak. Tedavi kısmında da zaten diyabet ketoasidoz ya da hiperosmolar komanın da en temel meselesi hemen flüsikayt vermek. İşte potasyum verebilmek, insülin terapiyi başlamadan önce tabii bunları kontrol ettikten sonra da gerekli olursa eğer böyle bir durumu varsa çok yüksekse o zaman insülin terapi başlanılması gerekiyor. Ama bunu da çok langsam olarak yapılması gerekiyor ve potasyum kontrolü ile birlikte yapılması gerekiyor. İnsülin potasyumu hızlıca düşürüldüğü için ama bunların ayrıntılarını tutup da bana sormazlar diye ben bunun devamını eklemedim. Ama kendim okumuştum tedavisi nasıl yapılır diye. Hani İpek abla bana tedavisini sordular dedikleri için o dönem bakmıştım. Öyle. Sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Diyeceğim ama. Kusura bakmasın, diğer grupta küçük bir şey söyleyecek. Hocam ayrıca tanıya migrein ve spinal cord tümörsün diye yazmıştınız sizin notlarda da. Güvenli alan herhalde bu mu olur yoksa Şöyle, güncelleme gerekir mi? evet, bunu normalde böyle belirtmiştim ama sonra son çalıştığım dönemlerde şey dedim ya bunların ikisi de Kopp-Schmerz'ın türüne giriyor. Bir tanesini oradan yazayım, bir tanesini de TIA yazayım gibi düşünmüştüm. Ya. Tamam. TIA da olabilir Teşekkür yani. ederim. Kopp-Schmerz'ın var. Ondan sonra bir Z yaşıt oyrungu var. Öyle ya da böyle Flaggafordan algın. Sonuçta billa olmak zorunda da değil. Yani nörolojik birkaç semptomu var. Diğerlerini de sorguluyorum diye ikisini söylerim diye planlamıştım. Çok sağ olun. Rica